Morgen, liebe Gemeinde. Also, mein Name ist Dietmar Müller. Ich bin nicht Pastor. Nein, ich bin Chirurg und lese aber gerne in der Bibel. Und so habe ich heute Morgen diesen Text ausgesucht, der uns in den evangelikalen Gemeinden ja bestens vertraut ist. Und ich bin eigentlich Beutebaptist. Also ich bin nicht ursprünglich Baptist, ich bin da angesiedelt jetzt in Lüneburg. Ich komme eigentlich aus der landeskirchlichen Gemeinschaft im Siegerland und aus der dortigen evangelischen Kirche. Und das ist meine ursprüngliche Heimat. Aber dieser Text hier, den wir gerade gehört haben, ist natürlich für die Baptisten ein Hochamt. Denn da wird ja jemand getauft. Also, ich möchte heute mit euch zusammen einmal ganz bewusst einen ungewöhnlichen Blick wählen auf diese Geschichte. Ich möchte auch eine bewusste Zuspitzung auf Details einer scheinbar gut vertrauten Geschichte wählen. Denn es geht hier bei weitem nicht nur um Taufe, meine ich. Also, wir schauen uns das ganze Kapitel 8 an. Ihr könnt das gerne zu Hause mal durchlesen. Apostelgeschichte ist ja sehr spannend. Wir haben ja zuweilen den Eindruck von Anfang der Apostelgeschichte, die saßen dabei, Brot brechen, Bibel lesen und so weiter. Und wir haben immer den Eindruck, ja, das ist so, immer so gewesen. Aber wir wissen, dass die Gemeinde in Jerusalem verfolgt war. Und zwar kurz nach diesen ersten positiven Versen, Anfang der Apostelgeschichte. Es ging gleich los. Die Gemeinde ist verfolgt und während der Missionar Stephanus unter dem Steinhagel stirbt, verlockt ein Jüngling namens Saulus. Noch am selben Tag setzen dann schwere Verfolgungen ein. Alle, außer den Aposteln, die sind am Fliehen und zerstreuen sich in die Landbezirke Judäa und Samarien. Ja, Stephanus wird dann begraben. Aber Saulus setzt trotzdem alles daran, die Gemeinde auszurotten. Häuser werden durchsucht, Männer, Frauen verschleppt, in Gefängnisse geworfen, Folter. Die aus Jerusalem Geflohenen verkündigen aber überall Wort Gottes. Und so eben auch Philippus. Es geht hier um Philippus. Und er kam in eine Stadt in Samarien und dort findet eine Erweckung statt, würden wir heute sagen. Die Einwohner hörten aufmerksam zu. Das könnt ihr alles in den Versen lesen. Böse Geister wurden ausgetrieben. Und dann gab es auch noch so eine etwas schillernde Geschichte mit einem Zauberer. Ja, der hat sich dann auch nachher noch taufen lassen und ist zum Glauben gekommen. Ja, und dann beginnt das halt in Vers 26 mit dieser, ja, uns so vertrauten Geschichte, ja. Und ich finde den Vorspann zu dieser Geschichte deswegen wichtig, weil er geht in unserer Wahrnehmung häufig unter. Man könnte also sagen, in Samarien war diese Erweckungsbewegung heraus aus der Not alles in Butter. So kann es bleiben. Ein Gemeindeleben eigentlich so nach unserem Geschmack, was Philippus da vorher erlebt. Nun wird dieses missionarische Treiben aber ganz jäh unterbrochen. Da kommt ein Engel vom Herrn. Und der ruft dem Philippus zu und sagt, pass mal auf, verlass mal deine Komfortzone. Steh auf und geh. Und zwar dorthin, wo es öde ist. Auf eine einsame Straße im Nirgendwo zwischen Jerusalem und Gaza. Heiß ist es da, schlechte Wege, wenig Menschen, wenig Leben, öde eben, lebensfeindlich, fade und staubtrocken. Die Begegnung zwischen Philippus und diesem Äthiopier, die steht bei uns als Beispielgeschichte für Mission. Und sie ist folgenreich, weil sie in eine Lebenswende mündet, ja. Da freut sich das Herz. Aber der Dreh- und Angelpunkt für das Ganze, die Dynamik, die entsteht doch dadurch, dass Gott zum Aufbruch in das Unbekannte ruft, in die Öde. Ein Gott, der Philippus nicht zur Blüte und geistlichen Ernte in Samarien ruft, sondern auf eine ihm unbekannte Straße. Öde. zwischen Jerusalem und Gaza. Mag sein, dass du bislang gedacht hast, die Taufe ist das Wichtige hier an der Geschichte. Ja, sie ist auch wichtig, sie freut mich auch. Aber das entscheidende Scharnier ist das für mich nicht. Der Dreh- und Angelpunkt ist Gott, der wegruft. Unser jahreslanges Lesen dieser Geschichte und auch mein Lesen dieser Geschichte verleitete zur üblichen Ansicht von bekannten Missionsauffassungen und Rollenverständnissen. Da klingt so ein bisschen an dieses Wir hier und die da draußen. Hier die Gemeinde, dort die Welt. Und das Vokabular ist vielfältig. Die angeblich Suchenden, die von den Hecken und Zäunen, die Kirchenfremden, die Kirchendistanzierten. Aber wer ist hier wem fremd geworden? Die Distanzierten uns oder die Gemeinde der sogenannten Welt? Missionarisches Handeln beginnt damit, diese Frage nochmal neu zu bedenken. Die Frage nach der Distanz und die Frage danach, wer hier wem fremd geworden ist. Und da gucke ich auch in den Spiegel. Es gelingt nämlich dann, wenn ich mal in mein wenn wir wegschauen oder weggehen von unserem wohltemperierten gemeindlichen Aquarium, das unsere Bedürfnisse stillt, in Gemeinschaft und Glauben, ja, und dass wir uns dort entfernen und in ein fremdes, manchmal auch ödes Gebiet eintauchen. Wenn wir Gottes Stimme hören mögen, mach dich auf und geh auf diese staubige Straße. Werde Teil dieser Welt, von der du noch nichts weißt. Warte nicht darauf, dass die Leute weiter zu dir und zu deiner Gemeinde kommen, in Hauskreise und Gottesdienste, sondern werde Teil ihrer öden und staubigen Pfade. Komm raus aus Kirchenmauern oder dem Wohlfühlinkubator. Diese Aufforderung gilt mir, mit meinen Kollegen, mit meinen Nachbarn, mit den Menschen um mich herum, egal wo, Menschen, die sich in Trennung, in Streit befinden, die Süchte haben, Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, Menschen in der Familie, Tante, Onkel, Streitereien, staubige Straßen gibt es auch in Schneverdingen. Er stand auf und ging hin, ja. Philippus stand auf und ging hin. Und wir wissen, dass das Gottesvolk Israel hat ja auch diese Fremdheitserfahrung. Und sie mussten ja immer wieder Anfeindungen und Ausgrenzungen erfahren. Und auch das Gottesvolk hat sich ja von Gott entfernt und ist ja Gott fremd geworden. Aber diese Fremde, gerade wir wissen das an der Exodus-Geschichte, die wird immer zu einer, ja, wie soll ich sagen, einer verändernden Lebenserfahrung, zu einer Lernzone. Wir wissen das auch aus den Evangelien. Jesus hat die öde Wüste genauso besucht und in ihr gelernt wie Elia, Jona und Mose. Die Komfortzone verlassen, die materielle Sicherheit Ägyptens zum Beispiel aufgeben, in eine Lernzone eintreten, also in unbekanntes Land. Und dort wird auch diese Herausforderung durch Gottes Begleitung und Gegenwart nicht zur Überforderungszone, sondern zur Herausforderung. Lernzonen bestehen dann auch aus Mangel. Mangel an Wasser, aus Einsamkeit, Mangel an Schatten und Nahrung. Wir lernen von anderen, von sich selbst und von Gott. Ja, dieses Lernen, das passiert eben nicht auf den Liegestühlen mit Schirmchengetränken. Philippus folgt dem Ruf Gottes auf diese einsame Straße und er folgt dem konkreten Auftrag, sich dieser Kutsche anzunehmen. Tritt herzu, schließe dich diesem Wagen an. Philippus nimmt zunächst eine wahrnehmende Haltung ein. Dadurch kann er die Lebenswelt des Fremden entschlüsseln. Und diese Wahrnehmung ist ein dreifaches Hören. Er hört auf Gott und seine Impulse. Er hört auf den Gesamtzusammenhang der Begegnung und er hört auf das Gegenüber, dem unbekannten Fremden mit dunkler Hautfarbe, der sich nach einiger Zeit als erfolgreicher Finanzminister und einflussreicher sowie gebildeter Funktionär des fernen Königshofs erweist. Was für eine Überraschung in dieser Öde. Was macht ein Mann, der materiell alles hat und der mächtig ist, dem es an nichts fehlt, auf dieser Straße? Und im Weiteren erweist sich dieser betuchte Mann als spirituell suchend, würden wir heute sagen, als jemand, der eine weite Reise auf sich nahm, um im Tempel Jerusalems Gott anzubeten. Und ich staune, das hast du eben nicht vorgelesen, aber irgendwo steht es in der Übersetzung, ein Eunuch, also ein Mann, der kastriert war und somit im Tempel nur in die äußeren Vorhöfe durfte. Er durfte da nicht rein. Also ein Mann, der hatte im religiösen, wir würden sagen kirchlichen Raum bereits eine Ausgrenzung erfahren. Und nun liest dieser gebräunte Eunuch aus Äthiopien auch noch Jesaja. Erstaunlich, was alles so passiert. Und ich kann den Eindruck auch nicht loswerden, dass Gott bereits beim Kämmerer, bei diesem Menschen war, als Philippus noch nicht mal losgegangen war. Gott bereitet seine Mission. Und das ist seine Mission, in der wir mithelfen. Die bereitet er immer gut vor. Nun, Philippus nähert sich dieser Kutsche und hört den Kämmerer laut aus dem Jesaja-Buch lesen. Er liest aus dem Buch, in dem Gott deutliche Ankündigungen für sein vorbereitetes Rettungsangebot macht. Er liest aus Jesaja, ein Buch, in dem Gott und auch sein Prophet sich nicht zum letzten Mal eindringlich mit der aufsässigen, ungehorsamen und undankbaren Kreatur der Gattung Mensch herumplagen. Aber Philippus schweigt. Er hört zu. Er ist genötigt, dem sich selbst Vorleser zuzuhören. Er wundert sich gewiss über die Nähe zum Fremden, der nun gar nicht mehr so fremd ist. Denn das, was er liest, kennt ja Philippus auch. Er zeigt Interesse dafür, ob der Lesende auch das versteht, was er liest. Philippus wird von Gottes Geist geführt und redet nicht gleich auf ihn ein. Er nimmt den Fremden wahr, hört zu, versucht Lebenskontext und Lebensfragen zu verstehen und zu erfassen. Und erst dann fragt er, sag mal, verstehst du auch, was du da liest? Beide Personen, also der Kämmerer und Philippus, haben irgendwie ihre Komfortzone verlassen und sind in die Lernzone hineingetreten. Beide sind offen, lernwillig und bereit für etwas Neues. Der Kämmerer antwortet und man kommt in Kontakt. Mehr sogar, der Kämmerer bittet um Erklärung, um Aufklärung über die Worte der Bibel, die er nicht versteht und die ihm im Tempel offensichtlich auch keiner erklärt hat. Der Mann aus Äthiopien will lernen. Er begab sich trotz seines Reichtums in seine Lernzone. Er verließ seine satte und angenehme Umgebung am Hof, genauso wie Philippus das blühende Gemeindeleben verlassen hat. Jetzt erst redet und erklärt Philippus das Jesaja-Wort. So tappt er nicht direkt ins Fettnäpfchen, in die missionarische Falle, nämlich auf Fragen zu antworten, die niemand gestellt hat. Manchmal drängt sich bei mir der Eindruck auf, als existiere ein missionarisches Handeln, das wie so ein allgemeingültiges System abgearbeitet werden kann, so eine 0815 Strickmuster folgend, mit dem wir unseren Zeitgenossen in der Beantwortung von existenziellen Fragen beikommen können. Ich frage mich, kann es denn wirklich so eine Art, ein Modell für alles oder wie man neudeutsch sagen würde, one size fits all, mit einem individuellen Gegenüber geben? Können wir unseren Mitmenschen und auch manchmal unseren Geschwistern in ihrer Not mit Methoden zu Leibe rücken? So ist es dir vielleicht auch schon mal ergangen. In einer Predigt hatte ich nicht viel angesprochen. Angesichts seiner aktuellen Lebenssituation perlten die frommen, Worte ab. Sie drangen nicht ein und sie wirkten wie Floskeln oder haben sogar verletzt. Unsere wohltemperierte gemeindliche Welt, das war so im Siegerland, im Gemeinschaftsverband, aber auch in den Freikirchen, die ich besuchte, war das schon mal so, der hat so eine gewisse Scheinsicherheit und auch Routine geschaffen, die manchmal aber an der Wirklichkeit draußen in der Welt mit unseren Arbeitskollegen ja manchmal vorbeischrammt. Der katholische Bischof Klaus Hämmerle schreibt dazu Folgendes, Mitte letzten Jahrhunderts. Ich lese es zweimal. Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu übermitteln habe. Schwer verständliche Worte. Hier in unserem Fall wird dieser Dialog zwischen den beiden, dem Kämmerer und dem Philippus, die wird ja dann auch tatsächlich zu einem Trialog, weil Gott sich immer einmengt. Der spricht ja auch noch mit, der führt, der gibt Impulse. Ja, Gott tritt mit auf. Und für mich ist wichtig, bei dem Text zu sehen, Kirche hat nicht eine Mission, sondern die Mission Christi, die schafft sich ihre Kirche. Damit sage ich, die Kirche, also nicht von der Kirche her ist die Mission zu verstehen, sondern von der Mission her die Kirche. Wenn wir die Mission von der Kirche her verstehen, dann ist immer erst Kirche und dann Mission. Aber die Mission schafft sich ja Kirche. Zum Beispiel auf den Missionsfeldern in dieser Welt. Aber auch, wenn wir mit unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten hier in unseren Arbeitsbezügen unterwegs sind, da entsteht im geistlichen Gespräch, aber auch im normalen Anteilnehmen, entsteht immer etwas von Kirche. Wesen und Auftrag der Kirche ist es maßgeblich von der Mission bestimmt. Und es bleibt immer Gottes Mission. Es heißt ja auch deswegen auf Lateinisch Missio Dei, also seine Mission. Und dieses missionarische Gemeinde oder missionarische Kirche oder dieses missionarische Leben, die das Gegenüber und den Kontext ernst nimmt, die geht immer eher mehr von Fragen, Neugier und Demut aus, als von vorschnellen Antworten, allgemeingültigen Lehrsätzen und so einer Art hierarchischer Deutungshoheit. Und da habe ich, könnt ihr euch denken, da habe ich mich viel mit beschäftigt und das war auch für mich viel Arbeit, da so ein wenig umzudenken. Ich war schlicht anderes gewöhnt aus meiner Erziehung. Vorschnelle Antworten und allgemeingültige Lehrsätze sind für meine Nächsten vielfach eine Überforderung. Neugier und Geduld gilt es zu fördern, damit die Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber bleibt. Das ist eine Herausforderung. Und da habe ich ganz schön dran geknackt. Und das ist auch eine Absage an missionarischen Übereifer und Aktionismus. Denn das macht der Philippus ja hier gerade nicht. Wenn wir den Text sehr sorgfältig lesen, merken wir, er fragt, er hört und die Aktionen und die Bitten und die Fragen, die gehen immer vom Kämmerer aus. Das ist ganz interessant. Wir sind manchmal, und da schließe ich mich gerne ein, ungeduldig. Das heißt, hier erkennen wir, dass nicht die Form, Struktur oder Tradition der Gemeinde bindend und maßgeblich ist, sondern der Auftrag. Die Form folgt hier der Funktion. Sie folgt hier dem Auftrag eines anderen. Was kann das in Familie, Nachbarschaft, Beruf und Alltag bedeuten? Wie können wir das leben? Vielleicht habt ihr eine Jungscharbeit oder Pfadfinder, irgend so ein Kinderangebot. Ja, bei den Kindern wissen wir müssen die Neugier fördern. Wir brauchen Gemeinschaftserleben. Und in der Regel machen das Freikirchen ganz gut, ja. Das ist personenbezogen, beziehungsbezogene Arbeit. Wie kann das Gleiche aussehen mit den Erwachsenen, mit den Nachbarn, mit den Freunden? Wo können wir Anteil haben an deren staubiger, öder Straße, an deren Unverständnis? Wie können wir dort hören? Fremden, Andersdenkenden zuhören, sie begleiten, ihre Welt verstehen, lernen, nachempfinden. Das bedeutet, Gottes Liebe zu erweisen und nicht gleich eigene Lösungen feilzubieten. Ein gutes Stück in der Öde mitgehen, Beziehungen aufbauen, nur auf Fragen zu antworten, die gestellt werden. Und akzeptieren, dass es im Reich Gottes häufig auch bunter zugeht, als ich mit meiner begrenzten Dimension erfassen kann. Und ich bin dankbar geworden, was mir Gott durch meine Herkunft, Geburt und Erziehung alles so geschenkt hat. Dankbar, dass mir Ausgrenzungserfahrungen wie diesem Eunuchen erspart geblieben sind. Und Gott loben, dass ich einen ungehinderten Zugang zu seinem Tempel und zur Sprache seines Wortes habe. Die Aufforderung, ins öde Land zu gehen und dann dort an dem teilzuhaben, ist schon eine Zumutung für alle, die es gerne behaglich und erbaulich haben, so wie wir es gewohnt sind. Damit sind wir aber in einer Oase oder besser gesagt in einer Enklave, mitten in der Welt, in der Fremde. Die Bibel fordert uns aber auf zur Erneuerung, zur Umwandlung, zur Buße. Und hier ist dann eben auch die Frage, welche lebensverändernde, inspirierende Wirkung hat dieses Ereignis denn auf Philippus gehabt? Bis jetzt gucken wir ja häufig auf den Kämmerer. Der hat sich ja geändert. Der ist ja umgekehrt. Aber was bedeutet das ganze Ereignis jetzt für Philippus? Vielleicht sind wir ja auch in so einer Art Philippus-Lage, wo uns Gott auf eine öde Straße bereits geschickt hat. Ich glaube, dass sich auch am Bild des Missionars Philippus etwas verändert und dass das etwas mit ihm macht. Und so darf ich euch sagen, wenn ich hier stehe, habe ich mich ja damit schon beschäftigt. Das heißt, auch ich als Prediger, als Wortverkündiger mache eine Erfahrung und die ist nicht unbedeutend. Sie ist sehr groß, weil ich muss mich mit beschäftigen und ich gebe Zeugnis von mir und nehme euch mit hinein in meine Gedanken. Das ist für mich ein riesiges Geschenk. Und dafür danke ich euch, denn ihr macht mir das möglich. Ich mache nicht nur euch hier etwas möglich, einen Sonntagmorgen zu erleben und vielleicht ein Schriftwort nochmal anders zu hören. Ihr macht mir sehr viel möglich. Vielen Dank. Ja, so sehen wir diese Geschichte. Und wir sehen, dass hier nicht nur, es kommt nicht nur um Taufe an. Es kommt nicht darum, dass wir den Kämmerer in eine vorbefindliche religiöse Organisationslogik einbeziehen, dass er nun die Dinge nun abarbeitet, die sich für einen Christen gehören, sondern die Mission bedeutet, den Vorgeschmack des Reiches Gottes authentisch und bedeutsam zu leben und zu teilen, sodass andere neugierig werden und darin Gottes Spuren erkennen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in Schule und Verein. Da kann ich leben, Fehler nicht aufzurechnen, Menschen zu respektieren, nicht auch anzuerkennen, Interesse zeigen, Hilfe anbieten, Freude schenken, Gastfreundschaft leben. Und das steckt auch hinter dem Jesaja-Text. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt und nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft hätte. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Das sind schon schwierige Worte. Und darüber kommen die beiden Männer ins Gespräch. Und die Frage lautet ja am Ende, wer war dieser Mann aus Nazareth? Wer ist Jesus für dich, lieber Kämmerer? Ich schließe. Mission bedeutet, das habe ich ja gelernt, raus aus der Komfortzone in die Lernzone hinein. Auf diese öde Straße mit meinen Mitmenschen. Und Gott offenbart sich mir in dieser Lernzone. Amen.